Waldemars Kneipe ist morgens schon offen. Der letzte der Gäste fliegt mitternachts raus. In Waldemars Kneipe wird selten gesoffen. Hier trinkt man sein Bier aus und hier trinkt man sehr viel aus. Theke, sie glänzt, als wär sie kein Jahr alt. Der Wirt steht dahinter, das ist wie ein Thron. Hier trinkt man das Gold und zahlt Aluminium. So war das bei Waldemars Vater schon. Mal kam ein Gewitzter, er habe erfahren, das Lokal war zu brauner Zeit rot. Ach, das konnte bei Vater die Anstrengung sein. Wie beim Bierfässer stapeln, beim Treppen hochsteigen. So wird's auch damit gewesen sein. So einer ist Waldemar. Und wer hier nicht reinkommt, der bleibt eben draußen. Und wer hier mal drin war, der kommt wieder her. Man kennt sich genau und kennt kaum die Namen. Man schweigt und man redet und lacht manchmal sehr. Erst vorige Woche, da war hier Verlobung. Das Lokal stand ja fast auf dem Kopf. Nahm der Alte vom Kohlenplatz die Mutter Baron. Wie die beiden getanzt haben. Und als der ABV kam, hat der Wirt ihn zu sich an die Theke geholt. So einer ist Waldemar. Waldemars Kneipe ist morgens schon offen. Der letzte der Gäste fliegt mitternachts raus. In Waldemars Kneipe wird selten gesoffen. Hier trinkt man sein Bier aus und hier trinkt man sehr viel aus. Kleiner Ofen bleibt so lange sitzen, bis die Frau in der Tür steht, dann haut er ab. Das macht er so zwei bis dreimal in der Woche. Und jedes Mal sagt sie, der bringt mich ins Grab. Paul Binner ist 70. Er hat seine Ecke, von dort sieht er immer die Tür. Manchmal denkt er an Martha, die müsste ihn jetzt holen zu einem Spaziergang am schattigen Friedhof. Hier, Paul, deine Bratwurst und Bier. So einer ist Waldemar. Wenn Waldemar morgens die Rollläden hochzieht, stehen Stühle auf Tischen, riecht alles nach Bier. Nach Qualm von Zigarren, nach gestrigen Abend, dann bummelt's auch schon an der Kneipentür. Waldemar wollte schon oft renovieren, doch jedes Mal ließ er es sein. An die neue Tapete wird sich keiner gewöhnen. Und wohin sollen die gehen, die jetzt alle hier stehen? Und so lässt es wieder mal sein. So einer ist Waldemar. Waldemars Kneipe ist morgens schon offen. Der letzte der Gäste fliegt mitternachts raus. In Waldemars Kneipe wird selten gesoffen. Hier trinkt man sein Bier aus und hier trinkt man sehr.